ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben, wie ihr wisst, barakallahu fikum, voriges Mal begonnen über Abu Bakr radiallahu anhu zu sprechen, oder besser gesagt über seine Weisheiten und Ratschläge, die er seinen Sahaba gegeben hat, Ridwanullahi alayhim ajma'in. Und wir haben gesagt, inshallah ta'ala, wir werden die nächste Zeit mit Allahs Erlaubnis mit den Sahaban, Ridwanullahi alayhim, verbringen. Unsere nächsten Vorträge werden wir mit den Sahaban, Ridwanullahi alayhim, verbringen. Also, wir werden inshallah ta'ala aus ihren Aussagen und diesen ganzen Weisheiten und Ratschlägen inshallah ta'ala versuchen, Nützen zu ziehen mit Allahs tabaraka wa ta'ala Erlaubnis. Fawaid zu ziehen, die uns inshallah ta'ala helfen werden, inshallah ta'ala, die uns dabei helfen, dass wir Allah azza wa jal näher kommen. Barakallahu fikum. Wir werden einfach inshallah ta'ala weiter mit den Aussagen von Abu Bakr radiallahu anhu machen. Wir werden weitermachen. Und inshallah ta'ala, falls es eine Frage diesbezüglich gibt, inshallah ta'ala, kann er gerne fragen mit Allahs tabaraka wa ta'ala Erlaubnis. Und ich habe mir, wie gesagt, Mühe gegeben, dass ich heute nicht viel Nachrichten lese, damit ich dann nicht laut denken muss über diese ganzen Nachrichten, die ich gelesen habe, was alles in der muslimischen Welt geschieht. Aber es gibt keinen Zweifel, ein Zeichen, inshallah ta'ala, ein Zeichen des Imans ist, dass ein Muslim sich für die Lage der Muslime interessiert. Und ein Zeichen des Nifaqs ist, dass ein Muslim sich, kannst du deine Beine bitte zusammentun? Genau, barakallahu fikum. Ja, man darf die Beine nicht so nach vorne ausstrecken. Okay, entschuldige, ja? Barakallahu fikum. Und ein Zeichen des Nifaqs ist, dass ein Muslim sich nicht für die Lage der Muslime in der Welt interessiert. Das ist mir wurscht. Alles? Barakallahu fikum. قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة له. أبو بكر رضي الله عنه sagte in einer seiner خطب in einer seiner Predigten رضي الله تعالى عنه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Rechnet mit euch selbst ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Ja, diese gleiche Aussage wird auch Omar رضي الله عنه zugeschrieben. حاسبوا أنفسكم. Rechne mit ihr selbst ab. Wie stehst du zu Allah subhanahu wa ta'ala? Wie ist deine Beziehung zu Allah? Zu dem Schöpfer, der dich erschaffen hat, tabaraka wa ta'ala. Ja? Du in dieser Dunya mit dir selbst abrechnen. Wo stehe ich? Was ist mit dir? Ist Allah mit mir, tabaraka wa ta'ala, zufrieden? Bin ich so, wie Allah subhanahu wa ta'ala das möchte? Ja? Mach das, bevor Allah mit dir abrechnet. Weil Yawmul Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala mit jedem von uns abrechnen. Wallahi l'azim. Und du glaubst es. Bist du nicht überzeugt, dass Allah mit dir abrechnen wird? Bist du nicht überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich alles fragen wird? Jede deine Tat, die du gemacht hast. Wenn sie gut war, Alhamdulillah, dementsprechend wirst du belohnt. Wenn sie schlecht war, dementsprechend, wa yasin billah, wirst du bestraft, außer Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dir. Du glaubst an diese Sache fest. Weil wenn du daran nicht glaubst, dann bist du ein Kafir, egal was du machst. Dann ist es wurscht, was du machst. Aber der Abu Bakr radiallahu anhu, er spricht wen an? Die Gefährten des Propheten alayhi salatu wassalam. Die haben beim gleichen Lehrer Rasulullah sallallahu alayhi wasallam gelernt. Sie spricht an, ihr seid Junudu Rasulillah, die Soldaten des Propheten sallallahu alayhi wasallam. Hasibu enfusekum. Rechnet mit euch selbst ab. Qabla an tuhasibu. Hasebu, bevor Allah subhanahu wa ta'ala mit euch Yawmul Qiyamah abrechnet. Und Wallahi, diese Sache ist sehr wichtig. Wallahi. Und das ist einer der größten Ratschläge, die dir jemand geben kann. Du mit dir selbst abrechnen. Wie stehe ich? Wo bin ich jetzt? Ja? Dass du deine guten Taten oder deine schlechten Taten abwiegst. Dass du sagst, subhanallah. Ja? Es gibt Ulema, sie machen einen, sozusagen eine Liste, Tagesablauf. Ja? In der Früh, Salatul Fajr bete ich, in der Jama'a. Dann mache ich Adhkarus Sabah, den Zikr, den man in der Früh macht. Ja? Dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Ja? Subhanallah, es gab bei den Salaf, Ridwanullahi alayhim, die ersten Generationen, gab es welche, die sagten, Wallahi, wenn jetzt der Engel des Todes kommen würde, um mir die Seele zu nehmen, Wallahi, es gäbe nichts in meinem Tagesablauf, was ich noch einführen könnte. Es gibt nichts. Ich bin voll. Also 24 Stunden, ich bin voll. Bei mir gibt es nicht Freizeit oder irgendwas. Ja? Bei den Imamen, Ridwanullahi alaihim, wenn wir gucken, bei den Imamen der Ahlis-Sunna wal Jama'a, bei den Salaf, sehen wir, sogar wenn er sich ausruht, es ist nicht wie das Ausruhen von einem der Sahaba, Ridwanullahi alaihim, sein Ausruhen, da tut er mehr als wenn wir arbeiten. Ja? Wenn wir fi sabilillah arbeiten, wir beten oder wir lesen Koran oder wir lernen Hadithe auswendig oder ein Buch. Bei den Salaf, wenn er sich ausruht, er macht mehr als wir. Er schaltet sofort sein Gehirn ein. Bei ihm gibt es nicht Freizeit. Subhanallah. Imam al-Shafi'i setzt sich hin und trennt die gefälschten Hadithe von den richtigen Hadithen. Na? Subhanallah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Abu Bakr, er selbst, der das sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt in der Früh, wer hat heute Janaze gemacht? Abu Bakr sagt, ich. Wer hat heute Sadaka gezahlt? Abu Bakr sagt, ich. Wer fastet heute? Abu Bakr sagt, ich. Ja. Allahu Akbar, Umar radiallahu anhu sagt, Wallahi, egal was ich mache, ich werde dich nicht einholen können. Ja. Wenn wir uns selbst fragen, was habe ich heute nicht gemacht, obwohl ich hätte es machen müssen sollen. Oder Allah wird mich fragen. Wir reden von den Wajibat oder von den Sunnen. Von den Sünden wollen wir, Uyazim Billah, gar nicht reden. Na? Von den Sünden, dass wir sprechen. Was habe ich heute von Sünden gemacht? Barakallahu fik. Jede Sünde, die du heute machst, na? In der Früh, wenn du aufstehst, jede Sünde, die du machst, oder zumindest eine zweifelhafte Sache, schreib sie auf. Du wirst sehen, was dabei rauskommt. Du wirst dich schämen. Allahu musta'an. Aber das Problem bei uns ist, wir sind ungerecht. Wir sind ungerechte Richter. Anstatt, dass wir mit uns selbst abrechnen, dass wir sagen, halas, das habe ich gemacht. Dafür bestraft Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Das habe ich gemacht und dafür bestraft Allah subhanahu wa ta'ala. Wie rechnest du mit dir ab? Ja? Du hast deinen Fehler erkannt an erster Stelle. Dann bittest du Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir verzeiht. Du gibst den Fehler zu Allah subhanahu wa ta'ala. Du bittest ihn, dass er dir verzeiht. Und du machst Dua. Du bittest Allah subhanahu wa ta'ala, dass er deine Lage verbessert. Ja? Aber wenn du machst eine Sünde und eine andere und da pfeifst du auf die Gesetze Gottes, tabaraka ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, warum hat er dich erschaffen? Warum? Dass du ihm was? Illa liya'budun. Dass du ihn anbetest, dass du ihm gehorchst. Allah hat dich nicht umsonst erschaffen. Sonst gäbe es von dieser ganzen Schöpfung keinen Sinn. Ja? Es gibt auch solche, die sagen, die sind Muslime, aber in Wirklichkeit glauben sie nicht. Oder zumindest sie zweifeln, aber das ist der gleiche Kufr. Ja? Jemand, der sagt, ich glaube nicht an Allah. Was ist der Unterschied zwischen ihm und zwischen jemandem, der sagt, naja, vielleicht wird Yawm al-Qiyamah nicht passieren. Gibt es einen Unterschied? Im Hukm gibt es keinen Unterschied. Alle beide sind Kuffar. Ja? Und kommen niemals aus Jahannam raus, wie Yasin Billah. Wala, dann sagt Abu Bakr, Hasibu anfusakum kabla an tuhasibu. Rechnet mit euch selbst ab, bevor Allah mit euch abrechnet. Wala yada qawmul jihad fi sabilillah illa darabahumullahu bil faqr. Und jedes Mal, wenn ein Volk den Jihad fi sabilillah verlassen hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala sie mit Armut und mit Elend bestraft. Jedes Mal, wenn ein Volk den Jihad verlässt, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit Elend und mit Armut bestrafen. Ja, das war immer so. Und das Wort Jihad gab es bei allen Propheten. Suleiman a.s., Salomon, ja, hat Jihad geführt. Sein Vater Dawud hat was gemacht? Hat was gemacht? Jihad geführt. Ja? Musa a.s., Moses hat Jihad geführt. Ja? Jedes Mal, wenn ein Volk alle diese ganzen, wie heißen die, die Befolger oder die Anhänger dieser Propheten, von Adam bis Mohammed, alle heißen Muslime. Muslime. Jedes Mal, wenn Muslime den Dschihad verlassen haben, den ihnen ihre Propheten beigebracht haben, fi sabilillah, hat Allah subhanahu wa ta'ala sie mit Armut und Elend bestraft. Und das Gleiche wird auch in dieser Umma hundertprozentig passieren. Jedes Mal, wenn die Muslime in Vietnam, in Vietnam gibt es viele Muslime, nur manche von uns wissen das nicht. Alle Muslime in Vietnam, Muslime in Malaysia, Indonesien, Burma, Barakalofik, Philippinen, Pakistan, Indien, Kaschmir, Afghanistan, diese ganzen russischen Republiken, die sich dem Islam zuschreiben, unoffiziell, Scham, arabische Länder, afrikanische, muslimische Länder und sonst irgendwohin. Jedes Mal, wenn Muslime den Dschihad verlassen, wie Abu Bakr radiallahu sagt, وَلَا يَدَعْ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالْفَقْرِ. Jedes Mal, wenn die Muslime den Dschihad verlassen und sich an ihm nicht beteiligen wollen, direkt oder indirekt, oder zumindest mit Dua, dass du sagst, mein Herz ist mit den Mujahidin fi sabilillah. Das ist das Mindeste, was ich machen kann. Was wird mit ihm passieren? Allah wird ihn mit Elend bestrafen. Und das sehen wir heute mit unseren Augen. Jeder, der die Mujahidin im Stich gelassen hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat auf ihn Elend und Fakr herabgesandt. Entweder die sind äußerlich die ärmsten Schweine, die es gibt, oder die sind äußerlich reich, aber ihre Herzen sind richtig arm, wallahi ladin. Nehmen wir die saudischen Prinzen zum Beispiel. Haben die viel Geld? Die haben viel Geld. Aber wallahi, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn man ihnen ein Tal voll mit Gold geben würde, er würde sich einen zweiten Tal wünschen. Haben diese Krankheit die Mu'minin, die wahren Mu'minin, so eine Krankheit? Sie haben nicht so eine Krankheit. Er denkt überhaupt nicht an so etwas. Er sagt, Allah ist Razik, er ist der Versorger. Wenn er will, bin ich reich. Wenn er will, dann habe ich kein Geld. Aber das bedeutet nicht, dass ich arm bin. Das ist das. Die Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala. Entscheidung mit Allahs Qadr. Die Zufriedenheit damit, was ist das? Das nennt man Reichtum, barakallahu fikum. Al-Muhim, aber euch ist klar, schaut euch die Muslime an. Die muslimischen Völker sozusagen. Zurückgeblieben, in jedem Sinne. Im religiösen Sinne, im weltlichen Sinne, in jedem Sinne. Was man von den Mujahidin nicht behaupten kann, wallahi ladim. Die Mujahidin fi sabilillah, das sind, im Din sind sie Ulema. Im Religion, Koran und Hadith und Fiqh sind sie Nummer 1. In Amel, Tat, in Tat umsetzen das, was sie gelernt haben aus den Büchern der Ulema, sind die Nummer 1. Opfer geben für Allah subhanahu wa ta'ala Religion, sind sie Nummer 1. Sie sind überall Nummer 1. Wissenschaftlich, das sind nicht irgendwelche Bauern, Ärzte. Als Krieg in Bosnien war, die Leute, die gekommen sind, was waren das für Leute? Das waren alles gebildete Menschen, subhanallah. Die Araber, die gekommen sind aus arabischen Ländern nach Bosnien, um mit den bosnischen Miskinen gegen die Kreuzritter zu kämpfen, gegen die Kuffar. Das waren alles hochgebildete Menschen. Aus Ägypten, Syrien, alles Ärzte, subhanallah. Ärzte mit Diplomen, subhanallah. Das waren Professoren gab es sogar. Richtige Ulema, richtige Schuyuch, nicht irgendwelche Bauern, der weiß nicht einmal, wie man eine Kuh melkt, bei Yasinbillah. Das waren richtig gebildete Leute. Und auch jetzt? Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und das sind keine Fukara. Gibt es in den Mujahideen, dass du sagst, er ist so richtig elend, so ein richtiger elender Fakir, wenn du ihn siehst, es löst deine Gnade aus, deine Erbarmen, dass du sagst, der muss man. Das, wallahi, das wirst du niemals sehen. Dass du einen Mujahid wie Sabilillah siehst, er hat nichts, er hat wahrscheinlich nur eine Gelabia an, Alhamdulillah. Aber wenn du ihn siehst, dieses Gefühl wirst du niemals bekommen, dass er sagt, schau wie elend er ist, so ein Miskin, ich muss ihm was spenden, sonst, na wallah. Diese Izzah des Tauhids, Sie strahlt aus dem Ross, subhanallah. Du schämst dich neben ihn. Ja? Du kommst mit einer beste, diese Gelabir, diese Weißen, ja? Diese Meleki, was man nennt, ja? Diese königlichen Muster. In Saudi-Arabien gibt es die, Studenten tragen so etwas. Habe ich auch gehabt, ich habe noch auch welche. Ja? Mashallah, beste Stoff. Ja? Genäht, weißt du, du gehst zu einem und der nimmt die Maße und so, mashallah. Hast schöne Gutra, also oder Shimak, dieser rote Tuch. Ja? Mit diese, wie nennt man das, Stärke. Ja? Mit Stärke haben wir das gemacht, ohne Stärke geht nicht. Wisst ihr, was Stärke ist? Das ist so ein Spray, tust du damit wie Haarspray, aber nur für Kleidung. Dass die Kleidung ganz steif ist, ganz hart ist. Gibt es überall zu kaufen, Stärke für Kleidung. Ja? Dieses rote Tuch tust du mit Stärke besprühen, dann gibst du sie dort einem Arbeiter, einem Bügler, er wäscht sie, dann tut er sie bügeln. Ja? Dann gibst du das und das ist ganz hart, Bruder. Dieser Strich hier auf dem roten auf dem Tuch, diese rote Linie, ja? Das ist wie Messer. Wenn eine Fliege drauf fliegt, schneidet sie sich das Bein weg. Ja. Wenn du mit diesem, Mashallah, alles Schickimicki, Parfum, ja, wenn du einen Mujahid, einen wahren Mujahid, wie Sevilla, triffst, ja, Staub ist in seinem Bart und so, du schämst dich vor ihm. Du. Ja? Allahu Akbar. Ja? So einer tut nicht deine Gnade, dass du. Ja? Sondern du bist der Miskin jetzt. Nicht er, du bist der Miskin. Du bist der Fakir. Ja? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Aywa. Wala. Zaharat il Fahisha. Fi qawmin illa ammahumullahu bilbala. Und jedes Mal, wenn sich unter einem Volk Fahisha verbreitet, was passiert? Ammahumullahu bilbala. Was ist Bala? Unheil. Unter ihnen, jedes Mal, wenn sich unter einem Volk Fahisha verbreitet, Unzucht und Verderben, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie alle mit Unheil bestrafen. Alle. Außer natürlich die was machen? Al-Amr bima'ruf wa nahy 'anil munkar. Sie sind aus der Strafe ausgeschlossen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهِيَنَّ بِالْمُنْكَرِ وَإِلَّا أَمَّكُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ. Ihr werdet das Gute befehlen. Und ihr werdet das Böse verwehren. Ihr werdet das verbieten. Zumindest mit eurem Herzen, wenn es nicht anders geht. Aber bei dieser Sache kennen wir die allgemeine Regel, die uns der Prophet gestellt hat. Und nicht nur das. Er hat sogar unseren Iman auf die Probe gestellt mit dieser Regel. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadi. Wer etwas Übles von euch sieht, einen Munker, etwas Böses, er soll es mit seiner Hand ändern. Fa'in lam yastati' fa bi lisani. Wenn er das mit seiner Hand nicht machen kann, dann mit seiner Zunge. Mach das nicht, Allah edik, das ist haram, hör damit auf. فَإِلَّمْ يَسْتَتِيَفَ بِقَلْبِ. Wenn er auch mit Zunge nicht das Böse ändern kann, dann mit seinem Herz. وَذَلِكَ أَدْعَفُ الْإِمَانِ. Das ist der schwächste Iman. Aber es ist Iman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Derjenige, der nicht mit seinem Herzen das Böse verabscheut, er hat keinen Iman. Verstehst du mich? Du siehst das Üble. Ja? Die Leute machen Schirk. Die Leute machen Sina. Die Leute sind schwul. Die nehmen Drogen. Mein Herz, nix. Das ist ein Herz, in das es kein Iman gibt. Ha? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allahu mustan. Gibt es so etwas wie, gibt es so einen Begriff wie Schwulenfeindlichkeit? Haben Sie schon etwas, so etwas erfunden? Schwulenfeindlich, ja? Es gibt Homophobie. Homophobie. A'udhu billah, wallahi, das ist keine Phobie. Phobie ist eine Krankheit, Phobie. Wenn du Angst hast, oder du. Nein, Phobie ist das nicht. Das hat ja auch die Kirche erfunden. Auf jeden Fall, Homo ist, das ist eine Krankheit, Homo zu sein. Aber nicht der, der sie hasst. Das ist gesund. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajun. Aywa. Wo sind wir stehen geblieben? Der Prophet sagt, ihr werdet das Gute befehlen und das Böse verbieten. Oder Allah subhanahu wa ta'ala wird euch allesamt bestrafen. Ja? Jedes Mal, wenn sich Fahisha irgendwo verbreitet, halas. Die sind dran. Was war mit Lut alayhi salam? Lut alayhi salam, was war mit ihm? Alayhi salam. Oder besser gesagt, mit seinem Volk. Mit ihm nichts, er war Tahir. Alayhi salatu wassalam. Die ersten, die Fahische gemacht haben, Mann mit Mann, Mann mit Frau, Frau mit Frau, Frau mit Mann und was weiß ich, was es noch alles gab. Das gibt es sehr überall jetzt. Und das ist modern. Dass du Bart hast und dass du sagst, Scharia ist das einzige Gesetz. Dann bekämpfen sie dich mit Waffen. Aber wenn du schwul bist, alle lassen dich in Ruhe. Subhanallah. Wallah, ich kenne einen Jahil von früher. Er war im Gefängnis. Vielleicht ist er noch immer im Gefängnis. Keine Ahnung. Er ist bei der Jahiliyyah geblieben. Also er hat Islam nicht angenommen. Ich habe ihn, als ich ihn letztens gesehen habe, er hat sich ein bisschen beschwert. Er sagt, unglaublich. Zum Beispiel im Gefängnis. Wenn du einen Pädophilen irgendwo drinnen triffst, wenn du in eine knallst oder sowas, die machen dich dort fertig. Die machen dich fertig, wenn du einem Schwulen oder einem Pädophilen eine Watsche gibst. Subhanallah. Sie verteidigen sie und beschützen sie und die haben ganz andere Abteilungen im Gefängnis als wie wir, also Diebe und Drogendealer und so weiter und so weiter. Uns behandeln sie ganz anders. Und die Pädophile, subhanallah. Ein Verbrechen ist ein Verbrechen, das muss man schon sagen. Aber nicht jedes Verbrechen ist auf dem gleichen Niveau. Nehmen wir an, jemand stellt dir 100 Euro. Er hat dich geschädigt, oder? Nehmen wir an, jemand vergewaltigt dein Kind. Kann man die zwei Sachen vergleichen? Man kann das überhaupt nicht vergleichen. Das Erste, habt ihr schon gleich vergessen, was war das Erste? Welches Beispiel? Irgendwas mit... Ihr habt es sofort vergessen, als wir erwähnt haben, das zweite Vergehen. Wo sind die? Die Leute gehen auf die Straßen, machen Paraden und rufen dazu auf und Mashallah und Mashallah und Mashallah. Aber wir rufen nicht dazu auf. Wir rufen das Gegenteil von dem. Wayazin billah. La'anahumullah. Sie mit ihrer Freiheit. Qatalahumullah. Alhamdulillah. Das habt ihr verstanden. Aywa. Abu Bakr radiallahu anhu sagt, Tahdhir, das ist also Tahdhir, eine Art Warnung. Amma wallahi, ma ana bi khairikum. Er sagt, also Abu Bakr eröffnet, das sind alles seine Khutab. Alles seine Predigten sozusagen, die er erwähnt hat. Damals waren die Predigten nicht wie bei uns jetzt. Predigt dauert, die Khutbatul Jummah, also Freitagpredigt dauert eine Stunde. Freitag Predigt dauert eine Stunde. Warum? Es kommen Leute, er kommt nur einmal am Freitag. Und dann, du musst die Gelegenheit nutzen, um ihm so viel wie möglich zu sagen. Andere werden sagen, Subhanallah, das ist zu lange, ich werde. Allahu Akbar, Bruder, Mashallah, du hast Koran gelernt, du lernst und Mashallah, kennst dich aus und so. Aber es gibt Leute, die kommen nur freitags. Wir verstehen, es ist hart. Aber für wen ist es härter? Für den, der sitzt und hört und nichts macht, als der, der oben. Wenn er runterkommt, er ist ganz nass vor Anstrengung. Verschwitzt. Wer hat es schwerer? Du sitzt und hörst. Verstehst du mich, Barakallahu? Man sollte eigentlich schon ein bisschen Verständnis zeigen, Barakallahu fikum. Und bei unserer Khutab, eine Stunde du redest und redest und redest, weil da kommen einige Leute, er kommt nur freitags. Und man sollte die Gelegenheit nutzen, um ihn wenigstens an diesen einen Tag, je mehr Informationen, wie es nur geht, dass er sie inshallah ta'ala bekommt, dass er was hört. Hoffentlich wird er dann öfter kommen und sich selbst ein bisschen selbst recherchieren und suchen und lernen mit Allahs Tabarakatala Erlaubnis. Damals bei den Sahaban war das nicht so. Die waren alle Ulema. Ein Sahabi, wenn wir ihn heute hätten. Subhanallah, Subhanallah. Wie viele Problematiken wären gelöst? Mit den ganzen Juhal und mit den ganzen Sekten und mit den ganzen, ich rede nicht von den Kuffar. Kafir wird so bleiben, wie Allah im Koran beschreibt. Ihre Problematik ist die einzige, dass Allah ihre Herzen versiegelt hat. Halas. Und die wissen nicht mehr, was sie machen. Sie haben Schwert erhoben gegen Allah und gegen seinen Propheten. Aber über die reden wir nicht. Sondern wir reden über Menschen, die sich dem Islam zuschreiben. Hätten wir einen Sahabi, Ridwanullahi alayhi, alayhi majma'in, nur einen, wären viele Problematiken gelöst. Hätten wir Abu Bakr in unserer Zeit, was würde Abu Bakr machen? Er würde sofort alle Muslime versammeln, dann würde er die Murtadin fertig machen und dann gehen wir weiter. Hukmullahi fil ard, Allahs Gesetz auf der Welt muss sein. Allahs. Und das gleiche machen die Mu'minin auch. Alle die, die diese Möglichkeit dazu haben, sie machen sie. Und das ist auch ihre Pflicht. Und wir verstehen es. Die, die es nicht verstehen, ja, Pech gehabt. Pech gehabt, dass sie es nicht verstehen. Wieso waren die Khutab so kurz? Weil die Sahaba haben nicht gebraucht. Freitags predigt eine Stunde, damit du ihm etwas beibringst. Nein, sondern sie haben nur gebraucht. Freitags predigt, dass der Imam sie auf einige bestimmte Sachen bezüglich der Jama'a aufmerksam macht. Omar radiallahu anhu, am Freitag, er kommt auf Mimber und sagt, O ihr Gläubigen, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala und kommt wieder zurück. Iqama, die beten, zwei Rekka, Jumma ist vorbei. Er sagt zu den Mu'minin, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqati. O ihr, fürchtet Allah, so wie es sich gehört. So wie Allah subhanahu wa ta'ala es gebührt, dass man ihn fürchtet. Das war's, die ganze Khutba ist vorbei. Er erinnert sie nur, ich erinnere euch an die Gotteswürdigkeit. Das war's, die Khutba ist vorbei. Abu Bakr in dieser Khutba sagt, Amma, wallahi ma ana bi khairikum. Was es mich angeht, ich bin wallahi nicht der Beste unter euch. Ich bin nicht der Beste unter euch. Auch wir. Wir müssen das auch gegeneinander, gegenüber einer, also wir müssen das einander gegenüber sagen. Ich bin auch nicht der Beste von euch. Ich bin nicht der Beste unter euch. Das ist eine Tatsache. Okay, der Unterschied zwischen dem, was ich sage und zwischen dem, was Abu Bakr sagt. Abu Bakr sagt das aus seiner Bescheidenheit. Er war der Beste unter ihnen. Aber er sagt das aus Bescheidenheit. Ich aber sage es, weil es die Hakika ist, dass ich hier sitze und das rede. Was kann ich dafür? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Es gibt Leute, die können besser Koran. Es gibt Leute, die spenden mehr fi sabilillah. Es gibt Leute, die fasten mehr. Es gibt Leute, die beten mehr Gebete in der Jama'a. Es gibt Leute, die machen viele Sunnen. Und so weiter und so weiter. Jeder in der islamischen Umma hat seine guten Eigenschaften. Man kann nicht über einen Muslim sagen, dieser Muslim hat keine einzige gute Eigenschaft. So etwas ist unmöglich. Wenn er ein Muslim ist, wenn er ein Träger von La ilaha illallah ist und wenn er betet, dann hat er bestimmt Qualitäten. Wenn er ein Kafir ist, wenn er sagt, ich bin ein Muslim, aber in Wirklichkeit Kafir ist, der wird von allen Listen gestrichen. Er hat überhaupt keine Nummer. 1, 2, 3, wisst was weiß ich wo. Er ist überhaupt nicht auf der Liste der Muslime. Ich bin ja der 75. Nein, du bist überhaupt nicht drauf, du betest nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Jeder von uns, Alhamdulillah, jeder Muslim hat Qualitäten. Und wir sind nicht alle gleich auf dem gleichen Niveau. Aber jeder ist, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, gut. Auf seine eigene Art und Weise. Der eine zum Beispiel, habe ich gestern den Brüdern erwähnt, der eine zum Beispiel spendet viel Geld, weil Alhamdulillah, Allah hat ihn damit... wie sagt man das? Versorgt. Er spendet, der andere spendet nicht, weil er nicht hat. Der eine fastet, der andere fastet nicht. Der eine betet in Jama'a alle fünfmal am Tag, der andere betet nicht fünfmal in der Jama'a. Der eine ist Mujahid fi Sabilillah, der andere ist nicht Mujahid fi Sabilillah. Der eine ist Alim, der andere ist nicht Alim. Der eine ist Hafiz, also kann Koran auswendig. Der andere ist nicht Hafiz, kann nicht Koran auswendig. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber in jedem steckt was Gutes, Barakallahu fikum. Und wie Sheikh Wahid Abdissalam sagt, und Wallahi, das hat mir so gut gefallen, diese Worte sind Allahu Akbar. Er sagt, diese islamische Umma ist Wallada. Diese islamische Umma gebärt viele Söhne. Die eine sind Ulama, die andere sind Fuqaha, die eine sind Mutasaddiqin, die eine sind Mujahidin fi Sabilillah. In dieser islamischen Umma ist Khair, Kathir, viel, großes Khair steckt Wallahi in dieser Umma. Wallahi, und es ist so, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wenn man uns fragt, habt ihr Ulema? Alhamdulillah. Habt ihr Mutasaddiqin? Alhamdulillah. Habt ihr Leute, die mit ihren Taten, diese ganze Theorie, die wir jetzt lernen, gibt es Leute, die das alles mit ihren Taten zeigen? Lernen. Manche können nicht einmal lernen. Wayazin billah, Jehele. Ja? Gibt es Leute, die das, diese ganzen Hadithe in Tat umsetzen? Wallahi, wir haben auch für solche Leute, ja, Beispiele, die mit ihren Taten. Er hat keine Zeit jetzt, dass er redet, dass er Hadithe aufsagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte so und so und so. Nein, nein. Er macht sie in seinem ganzen Leben. Ja? Er kommt nicht und sagt, ja Habibi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand in die Moschee reinkommt, er kommt mit dem rechten Fuß rein und. Nein, nein. Das haben wir gelernt vor, als wir Kinder waren. Ja? Ich mache es. Ja? Wir gehen zusammen in die Moschee, schau, mit dem rechten Fuß rein. Dann sagt er irgendwas, dann. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu? Das mit dem Lernen, Alhamdulillah. In der Tat haben wir ausgeführt, was wir gelernt haben. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Aywa. Walakat kuntu li muqami hadha karihan. Und ich habe es auch gehasst, dass ich auf diese Position gestellt worden bin. Ja? Ich bin nicht der Beste und ich bin jetzt Khalifa von allen Muslimen. Ich bin nicht der Beste unter euch und ich hasse es. Ich hasse es, dass ich diese Position bekommen habe, sagt Abu Bakr radiallahu anhu. Walawadittu anna fikum an yakfini. Und wallahi, mir wäre es am liebsten, wenn jemand von euch diesen Posten übernehmen würde. Wer würde diesen Posten übernehmen? Wallahi, niemand. Nehmen wir an, jetzt kommt irgendein Alim. Wir haben jetzt einen Alim. Aha. Sheikh. Dass ich keinen Namen erwähne. Und er sagt, ja, Shabab, ich will diesen Posten nicht mehr. Wer möchte bitte Barakallahu fikum den Posten übernehmen? Allah, keiner würde sagen, was? Wir würden uns alle verstecken, irgendwo, alle weg, er ist alleine im Raum. Ja? Genau so die Sahaba. Wer soll anstelle von Abu Bakr treten? Subhanallah. Wo sind die Rafida, dass sie sagen, Ali hätte Khalifa werden sollen? Ja? Das ist sowas von lächerlich. Ali radiallahu anhu wusste selbst, dass Abu Bakr besser ist als er. Omar wusste selber, Uthman und alle Sahaba wussten, dass Abu Bakr der Beste ist. Ja? Und dass Abu Bakr diesen Posten am meisten sozusagen verdient, obwohl er ihn nicht mag. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aywa. Dann sagt Abu Bakr, afatadhununa an a'mala fikum bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Denkt ihr wirklich, ich werde nach der Sunna des Propheten s.a.w. handeln? Oder besser gesagt, ich werde so sein wie der Prophet s.a.w. Idhan la akumu biha. Dann vergiss es gleich. Dass ich so bin wie der Prophet s.a.w. Das ist unmöglich. Ja? Was will er damit sagen? Gibt es irgendeinen Sahabi, ja, auch wenn er wollte, dass er sich über den Propheten beschwert? Ja, der Prophet s.a.w. hat das so gemacht mit mir und so. Das wirst du nirgends finden. Wie Enes radiallahu anhu sagt, ich habe dem Propheten Salome 10 Jahre gedient, ich war sein Diener sozusagen. Ja? Ich habe nie eine Hand berührt, so zärtlich und weich, wie die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Er hat mir nie, wenn ich etwas getan habe, er hat mir nie gesagt, wieso hast du das getan? Oder wenn ich etwas nicht getan hatte, ich hätte es aber tun sollen, er hat mir nie gesagt, wieso hast du das nicht getan? Ja? Der Prophet war so. Dann sagt Abu Bakr, denkt sie, ich werde so handeln wie der Prophet? Dann vergiss es gleich. Das ist unmöglich. Wie soll ich das machen? Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Also warnt sie, es könnte passieren, dass ich irgendwem von euch irgendwas Schlechtes tue. Weil ich bin nicht der Rasulullah. Zumindest, dass ich dich böse anschaue. Ja? Manchmal sind Blicke schon brutal. Ja? Und manche Brüder müssen diese Sache in Griff bekommen. Sonst werden ihnen ihre Blicke, das ist das Mindeste, diese Blicke werden ihnen schaden können. Ja? Ich mache jetzt irgendwas und du machst so. Beginnst mit den Augen zu rollen. Siehst du, Allahu Akbar, was rollst du mit den Augen? Ja? Es gibt Leute, das ist aus der Jahiliyyah natürlich, mit den Augen rollen. Das kann extrem provokant sein. Ja? Oder verletzend sein. Oder einige Worte. Oder keine Ahnung, was es halt diese Gesten alles gibt, diese negativen Gesten, Barakallahu fikum. Ja? Das ist das Mindeste. Bei dem Professor gab es so etwas nicht. Ja? Der Professor wurde wütend, nur wenn es sich um religiöse Dinge gehandelt hat. Wenn jemand Sünde macht oder irgendwas macht oder sagt, was haram ist, da wurde der Professor, man hat an seinem Gesicht gesehen, dass ihm das nicht passt. Sein Gesicht wurde rot. Ja? Aber er hat nie aus Wut jemanden Sulm angetan, dass er ihn erniedrigt oder beschimpft oder beleidigt. Ja? Der Prophet war nicht beleidigend oder Eschismo. Dass er diese unverschämt war, alaihi salatu wassalam, abadan. Deswegen sagt Abu Bakr, aywa, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'simu bil wahyi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde beschützt mit Wahyi, mit der Offenbarung. Versteht ihr, was das bedeutet? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihn beschützt vor den Sünden mit was? Mit der Offenbarung. Er konnte nichts falsch machen, weil er Anleitung und Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala direkt bekommen hat. Und er hat ständig mit sich einen Engel gehabt. Ein Engel, der immer mit ihm dabei ist. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Wa inna li shaytanun. Aber ich habe einen Shaytan, ya'tarini, der mir ständig den Fuß stellt oder mich zu Sachen anstifte, dass ich sie mache. Und jeder von uns hat diesen Shaitan. Wer diesen Shaitan vergisst, oh Allah, er wird dir so eine List, so eine Falle wird er dir stellen. Du wirst dich wundern, wie? Du bist selber schuld, wieso hast du dich nicht von ihm, wieso hast du ihn so vernachlässigt, dass er so viel Macht über dich bekommt? Und dann, Bruder, letztens einer schreibt, ja, ich hatte eine Freundin und sie ist schwanger. Und wir sind nicht zusammen. Und ich will unbedingt, dass sie das Kind bekommt. Sie will aber abtreiben. Ich will das Kind dann nehmen und großziehen. Ich weiß nicht, aber ob ich Recht, wie nennt man das, Erziehungsrecht. Und ich denke mir, inna lillahi wa inna ilaihi rajun. Wie konnte es so weit kommen, Bruder? Wie konnte es so weit kommen, inna lillahi wa inna ilaihi rajun? Ja? Wenn ein Jahil das Vorstoß, der absolut keinen Kontakt mit Manhaj al-Sahih hat, ist ja logisch. Schaut euch die ganzen muslimischen Jugend sind mit Kafirat zusammen. Sogar die Kafirat sind wahrscheinlich sehr oft besser als diese muslimische Jugend mit Anführungszeichen. Ja? Haben außereheliche Kinder und was weiß ich was. Ja? Wie konnte es so weit kommen? Es ist so weit gekommen, weil du deinen Qarin, deinen Shaitan, deinen Freund, du hast ihm so viel Macht über dich gegeben, subhanallah. Du hättest ihn klein kriegen sollen. Mit was? Mit Ta'atillah. Ja? Mit Gehorsam Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Ja? Dass du Allah gehorchst. Subhanallah. Ich sage zu ihm, subhanallah, was ist das für eine Frage? Das ist unglaublich. Bist du verheiratet mit dieser Kafira? Nein. Du warst nie offiziell verheiratet? Nein. Was soll ich dir sagen? Was will der Fetwa? Was willst du jetzt von mir? Ja? Sie soll abtreiben, sie soll nicht abtreiben, du da. Was willst du? Was will der Fetwa? Was soll ich dir geben? Ja? Wieso hast du erlaubt, dass es so weit kommt? Wärst du in einem anderen Freundeskreis? Wärst du mit Mu'minin unterwegs? Wärst du von den Käfere und Mushrikin weit entfernt? Wäre so etwas nicht passiert. Aber jemand stürzt dich ständig. Mit den Kuffar ist er unterwegs, mit den Kuffar, den tut er nachahmen, dann passiert ihm so etwas, er ist selber schuld. Der Shaitan hat dich im Griff. Subhanallah. Abu Bakr radiallahu anhu sagt, der Prophet hatte, er war was? Fehlerfrei. Er war fehlerfrei durch die Offenbarung und er hatte mit sich einen Melek. Ich habe aber einen Shaitan, der mich ständig dazu verführt, irgendeinen Fehler zu machen. Sollte ich wütend werden, dann haltet euch von mir fern. Ich bin nicht so wie Rasulullah s.a.w. Ja? Der Prophet s.a.w. wird wütend. Oder nicht? Haben wir vorhin gesagt, der Prophet s.a.w. kann wütend werden, sehr wütend. Aber dieser Wut kann ihn nicht dazu verleiten, dass er irgendeinen Fehler macht. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Weil er hat Wahi, ja, Offenbarung direkt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat einen Melek, der ihn ständig erinnert. Ich aber nicht. Ich habe den Shaitan. Wenn ich wütend werde, es kann passieren, dass ich irgendjemandem von euch etwas Böses sage oder mache. Ja? Deswegen meldet es mich, wenn ich wütend werde. fi ash'arikum wa absharikum, dass ich nicht jemanden von euch irgendeinen Schaden zufüge. Ala fara'uni. Ala fara'uni. In dem Sinne, also unterstützt mich oder versteht mich in meiner Angelegenheit. Wallahi, es ist nicht leicht, ein Emir zu sein, ein Führer zu sein. Es ist nicht leicht, Führer von einer Jama'a zu haben. Je mehr Leute es da sind, desto mehr Probleme es gibt. Je größer die Jama'a, desto größer die Sorgen. Merkt euch diese Weisheit. Ich weiß nicht, wer sie gesagt hat, aber wallahi, es ist eine Weisheit. Und es ist wahr. Je größer die Jama'a, desto größer werden die Sorgen sein. Subhanallah. Es kommen Leute. Leute, die mit ihrer Jahiliyyah nicht abgeschlossen haben. Ja? Das Leichteste im Islam, das Leichteste. Nichts leichter gibt es, als sich den Bart wachsen zu lassen. Das ist das Leichteste, was es gibt. Tu dich nur nicht mehr rasieren, das war's. Es ist sogar leichter als Wudu nehmen. Bei Wudu musst du urviele Sachen machen. Du musst die Nähe haben. Du musst Wasserhahn aufdrehen. Ach, das ist so schwer. Dann musst du die Hände waschen. Subhanallah, Bismillah haben wir vergessen. Bismillah. Dann musst du Gesicht, rechte Hand, linke Hand. Bist richtig müde beim Wudu. Musst viel machen, viele Sachen. Aber beim Bart wachsen lassen, du musst nichts machen. Das ist das Leichteste, was es im Islam gibt. Die Leute lassen sich Bart wachsen und er glaubt es. Halas, er hat alles erreicht im Islam. Halas, das war's. Ja? Und dann siehst du, er erzählt irgendwo im Hintergrund seine Geschichten aus der Jahiliyyah oder sein eigenes Verständnis des Islams. Ja, Bruder, ich sehe, das sollte so. Und dann verbreitet er seine Krankheiten in der Jama'a. Als die Jama'a klein war, 1, 2, 3, 4, 5, Halas, wir sind da, wir kennen uns, wir wissen, wo es lang geht. Wir diskutieren nicht mehr über Tagut. Oder dass wir diskutieren über Kuffar. Oder dass wir diskutieren über Schirk. Oder dass wir diskutieren über Sunna. Oder über die Gesetze des Islams. Diese Sache, das ist... Unsere Diskussionen sind meistens organisatorisch. Wie wir was organisieren. Sachen des Islams. Halas, das ist jeden klar von uns fünf. Aber dann kommt noch ein sechster, siebter, zwei. Dann sind wir plötzlich 200. Ja? In diesen 200 gibt es zwei, drei Leute, die haben Shubuhat. Der war früher bei den Murji'a oder bei den Rafida oder bei den Sufis oder bei Hizb Tahrir oder bei was weiß ich wem oder bei dem. Und dann kommt er und beginnt ihre Shubuhat zu verbreiten. Dann kommen neue Brüder. Neue Leute wollen dabei sein. Die lieben Islam. Allah hat ihnen die Chance gegeben. Ja? Aber er denkt sich, ah, damit mit ihm nicht das gleiche passiert, was mit den anderen, ich knüpfe ihn mir vorher und bringe ihn einige meiner Shubuhat, die ich aus meiner alten Jama'a gebracht habe. Und dann, so entstehen Sekten. Und genau so sind Sekten im Islam entstanden. Die Sahaba des Propheten, sie hatten keine Shubuhat. Ja? Wir hatten keine Shubuhat. Aber spätere Generationen dann gekommen sind. Was glaubt ihr, die Khawarij? Gab es unter den Khawarij Sahaba? Nein, das waren alles neue, frisch gebackene. Subhanallah. Die Murji'a und Mu'tazila und Jahmiyyah. Da gab es keine Sahaba, barakallahu fikum. Unter den Rafida. Dass jemand unter den Rafida sagt, Ali ist Gott. Nein. Ja? Unter diesen Rafida gab es keine Sahaba. Alles frisch gebackene Leute, die Islam angenommen haben. Ja? Die nicht einmal, viele von ihnen waren überhaupt keine Araber. Sie waren neue Völker, die Islam angenommen haben, wie sich Islam verbreitet hat. Ja? Perser, Leute aus dem Römischen Reich, ja? Turkmanen, kurdische Völker, asiatische Völker und so weiter, barakallahu fikum. Wir sind das beste Beispiel. Oder besser gesagt, ich bin einer von vielen Blonden in der Jama'a. Ja? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Und so entstehen. Je größer die Jama'a, desto mehr Probleme gibt es. Ja? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Leute glauben, wenn er Bart wachsen lässt, er hat alles geschafft im Islam. Nein, wallah. Vom Grund aus musst du die Religion, musst alles ändern. An erster Stelle ist was? Du musst dein altes Leben verlassen. Dass du jetzt diese ganze Seite ausreißt und sagst, das ist mein altes Leben. Dieses alte Leben habe ich jetzt zusammen so getan, und in Mistkübel geworfen. Das ist das alte Leben. Heute beginne ich von null auf. Mein neues Leben ist hier. Koran und Sunna. Anleitung. Wie ich was mache mit meinem Leben. Du hast für dein Leben eine andere. Wenn du zum Beispiel, du kaufst jetzt ein Handy. Ja, so ein super, was weiß ich, S3 Handy. 4. Ja, und du bekommst so ein Dings. Ja, damit du nichts falsch machst. Auf diesen Knopf musst du drücken. Es schaltet sich ein. Da drückst du so, damit du das machst. So schickst du SMS. Hast alles gelernt, eine Anleitung. Du nimmst diese Anleitung und wirfst sie weg. Und nimmst eine andere Anleitung. Von einem Bügeleisen. Oder Anleitung von einem Trockner. Sagst du, wir machen es so, wir drücken jetzt auf den Knopf. Was passiert? Ah, genau das haben heute Leute gemacht. Er hat Koran und Sunna geworfen, hat Bibel genommen. Ja? Hat Bibel genommen. Hat irgendwelche Menahij, irgendwelche anderen Wege und Bücher genommen, statt Koran und Sunna. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Wenn du Islam annehmen willst, wenn du wirklich ein Muslim sein möchtest, musst du das alte Leben so zerknittern und in Mist kübeln. Das war's. Ich beginne jetzt von null. Ich bin sozusagen neu geboren. Dass ich jetzt den alten Müll wieder in den Islam bringe, du wirst ja, du sagst alles, das war's. Ich sage mich los von dem ganzen Kufr und Jahl und Sünden und all das, was war. Ich sage mich los. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ich lebe nach Koran und Sunna. Wenn du es nicht so machst, Allahs, aus dir wird nichts. Hm? Und bezüglich Bart, das Leichteste im Islam ist, ja, sich Bart wachsen lassen. Lassen. Das, was bedeutet, wenn ich dir sage, lassen? Lass das. Was bedeutet, lass das? Aywa. Nein, lass das, bedeutet, greif es nicht an. Das bedeutet, lass es. Ja? Subhanallah. Ich kannte einen, er ist, ich glaube, 45 oder sowas. Er ist aber 10 Jahre im Islam. Ich denke mir, Subhanallah, wieso wächst sein Bart nicht, Allahu Akbar? Vielleicht hat er so einen. Dann eines Tages, er hat vergessen, es auf die gewünschte Länge zu kürzen. Ah, es ist ein bisschen länger geworden und dann plötzlich kürzer. Das ist es. Jetzt habe ich dich erwischt. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Achi, eine Frage. Stimmt das, wenn man rasiert, dann kommt schneller? Nein, will ich nicht sagen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe keine Ahnung, wer diese Schubha erfunden hat. Vielleicht die Soldaten. Die müssen sich jeden Morgen rasieren. Ich weiß nicht hier, wie es ist, aber in dem kommunistischen Militär ist es so. Du darfst ja den Schnauzer aber haben. Schau, wie blöd das ist. Du darfst einen Schnurrbart haben, aber einen Bart musst du rasieren. Hm, wieso? Sie wollen dem Propheten a.s.w. trotzen. Ja? Der Prophet sagt, Schnurrbart weg und Bart wachsen lassen. Beim Militär, du darfst dir einen Schnurrbart wachsen lassen. Aber Vollbart nicht. Subhanallah, Subhanallah. La'anahumullah. So wie Türk und Bosnien. Aywa, genau so. Was wollte ich sagen? Ha? Irgendwas wollte ich sagen, aber ich habe es vergessen. Aywa, du hast irgendwas gesagt, stimmt das was? Aywa, wenn man den Bart rasiert, dass er schneller wächst und. Na, das ist. Ich kenne Leute, die hat sich nie im Leben rasiert. Niemals. Hat aber einen richtigen, Mashallah, richtigen guten Bart. Ja? Aber unser Prophet hat sich nie rasiert, oder? Der Prophet hat sich nie rasiert. Keiner von den Sahabern hat sich rasiert. Auch vor dem Islam nicht. Vor dem Islam. Vor dem Islam bei den Arabern war es so, ja, dass wenn du jemanden erniedrigen willst, du rasierst ihn. So haben sie früher die Leute bestraft. Irgendwer macht ein Blödsinn, sie rasieren ihn den Bart und die langen Haare und geben ihn auf die Straße. Und alle lachen ihn aus. Dass er keine Haare und kein Bart hat. Aywa. Bei uns war es, wenn Kinder stehlen, Vater rasiert ihn den Kopf, um ihn damit zu bestrafen. Ja. Er hat etwas gestohlen, Haare weg. Ja. Im Gefängnis, wenn du landest, Haare weg. Es ist nicht normal, dass man sich die ohne Haare. Ah, du kommst aus dem Gefängnis, die wissen, ah, er ist ausgebrochen. Ah. Allahu Mustan. Früher war das so. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das war peinlich, dass jemand sich die Kopf rasieren. Und Bart rasieren war eine Erniedrigung. Und Kopf rasieren als Ibadah. Dieser Hukm ist geblieben bei welcher Angelegenheit? Bei Hajj. Du kommst, rasierst dich und stehst erniedrigt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Hast dir die Haare weggekriegt, die coolen Haare, die Zöpfe, langen Haare, schöne Haare. Die Sahaba haben Zöpfe getragen. Der Prophet hatte 4 Zöpfe, als er in Mekka einmarschiert ist mit seiner Armee, alayhi salatu wassalam. Er war auf einem Pferd, er hatte 4 Zöpfe, alayhi salatu wassalam, und sein Bart hat den Sattel seines Pferdes berührt. Die hatten lange Haare, der Prophet hatte Unterschied, manchmal bis zu den Ohren, manchmal bis Mitte, manchmal unter den Ohren, manchmal bis zu den Schultern und manchmal noch länger. Alles bezüglich Haare. Derjenige, der kommt und sagt, na, Haare sind nicht Sunna. Bart ist was anderes, aber Haare sind nicht Sunna. Derjenige, der Haare trägt, um den Propheten a.s.w. zu ähneln, er bekommt sowieso eine Belohnung dafür. Bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Falls jemand kommt und sagt, nein, das ist eine arabische Tradition gewesen. Halas? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn jemand zu euch sagt, lange Haare sind eine arabische Tradition gewesen, sagen wir, derjenige, der das macht, weil er wie Prophet sein möchte, als er lange Haare hatte, hat er eine Belohnung dafür oder nicht? Wenn er sagt, ja, halas. Wenn er sagt, auch da nicht, dann wisst ihr, dass er ein Jahil ist. Allahu mustan. Außer vielleicht, der hat einen Bart, der das so etwas sagt, dann denkt er wissenschaftlich, er hat zwar, das ist zwar nicht die richtige Meinung, was er sagt, aber er ist kein Jahil, sondern das ist ein Ijtihad, der ihn dazu gebracht hat, dass er sagt, die Haare sind nicht Sunna und man hat für die keine Belohnung. Halas. Aber jemand, der keinen Bart hat, er hat überhaupt nichts mitzureden. Einer, der sich den Bart rasiert, er hat nichts mitzureden. Von ihm nehmen wir nichts, was er sagt. Haare sind Sunna, Haare sind nicht Sunna. Lass dir zuerst den Bart wachsen, dann darfst du reden. Wenn ihr einen seht, Alim, Sheikh, ohne Bart, es gibt keinen Alim und Sheikh ohne Bart. Gibt's nicht. Werdet ihr nicht finden. Wenn ihr jemanden findet ohne Bart, oder jemanden ohne Bart und mit Schnurrbart, von wem hast du die Sunna genommen? Von Rustum, der Herrscher der Perser? Von wem hast du das? Von Hitler. Allah, wir hören hier auf, inshallah. Falls es irgendeine Frage gibt oder Fragen. Wenn es Fragen gibt, hören wir hier auf, inshallah. Ich hätte eine Bitte. Aiwa? An die Brüder. Ich bin reingekommen, wollte Wasser trinken. Und da auf Gitter hängt grünes Zeug. Das ist wirklich nicht schön. Das ist nicht schön, man sollte das wegwaschen nach sich. Es ist nicht das erste Mal. Es ist das auf dem Boden, man sollte das mit Wasser vielleicht begleiten bis zum Loch oder so. Allah, das ist nicht schön. Auf jeden Fall. Ich bin nicht Indianer aus Wald zu fahren. Nein. Barakallahu fikum. Wir haben ja vor den Trägen, als wir über die Dings gesprochen haben, Adabul Masajid, wie sich ein Muslim in Moschee benimmt, wenn, auf jeden Fall, er darf so etwas überhaupt nicht verursachen. Dass er Rotze oder den Schleim aus Hals irgendwo spuckt oder hinterlässt. Auch nicht dort, wo man Wudu nimmt. Der Prophet hat dieses grüne Zeug irgendwo an der Wand gesehen, in der Moschee, und der Prophet hat es entfernt. Er hat das sicher nicht gemacht. Der Prophet hat sicher nicht an die Wand gespuckt. Aber er hat es entfernt, weil er weiß, das verursacht Ekel. Bei den Muslimen hat es entfernt, a.s.w. Deswegen wir verursachen es nicht. Wenn du es verursacht, entferne es. Wenn es jemand von euch sieht und so, sollte es entfernen für die anderen. Aber bitte, barakallahu fikum, wir haben darüber geredet, wer inshallah möchte, kann auf die Vorträge zurückgreifen. Wolltest du was sagen? Nicht mehr? Du hast es dir alles überlegt. Nein, steht nirgends im Koran. Wie viele Rekka man betet, steht auch nicht im Koran. Aber hat man, was hat das Rasulallah gesagt, das annehmen, was hat das nicht nehmen, das nicht nehmen? Und wenn das Hadith sagen, dass ein Bestätigung für Hadith, zum Beispiel Frauen oder Männer, das ist das auch hat im Koran keine. Mhm. Aber Professor Osman hat gesagt, wer macht und wer geht, auch ausmacht. Beide in. Auf jeden Fall, ich kenne, der Prophet hat uns gewarnt vor einem Phänomen, das kommen wird in der Zukunft. Jahle, Juhal, sie sagen werden, das was im Koran ist, das machen wir. Das was im Koran steht, das, davon wollen wir nichts wissen. Ja? Koraniyun, das ist eine extreme Sekte des Kufrs, wa'yazin billah. Hm? Die meisten Ahkam des Islams sind wo, barakallahu fikum? In der Sunna des Propheten, alaihi salatu wasalam. Und der Prophet, alaihi salatu wasalam, tut uns was? Den Koran richtig erläutern, erklären, mit was wir mit Ahkam machen, subhanallah. Der Prophet erklärt uns den Koran. Es gibt unzählige Beispiele für diese Sache, dass die Sunna die Erklärung des Korans ist. Dass man ohne Sunna kein Muslim sein kann. Das ist unmöglich. Du kannst kein Muslim sein ohne Sunna. Ja? Und der Prophet sagt, was ich euch befehle, macht es. Halas, das heißt, das war's. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala befehlt dir, dass du wem gehorchst. Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten, alayhi salatu wa salam. Halas. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Und allgemeine Regel, al-amr yaqtadi wujub. Ja? Befehl bedeutet was? Wujub, Pflicht. Al-amr yaqtadi wujub. Befehl bedeutet Pflicht. Wenn ich dir jetzt etwas befehle, bedeutet das, wenn du willst, machst du es, wenn nicht, machst du es nicht. Ich meine nicht dich, sondern jemand, der das Recht hat, zu befehlen. Dein Chef in der Firma. Wie heißt du, Bruder? Omar. Dein Chef sagt zu dir, Omar, du musst diese Wand dort jetzt grün streichen. Was hast du daraus verstanden? Wenn ich will, streichle ich sie. Wenn nicht, dann nicht. Der Chef kommt zurück und sagt, was ist los? Du sagst, ich habe überlegt und ich habe mich dafür entschieden, es nicht zu machen. Und er sagt ja, auf Wiedersehen, Omar. Allah, wenn der Professor mir dir etwas befehlt, dann bedeutet das, du musst es machen, Habibi. Du hast nicht zweite Wahl. Vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Und nicht nur das, ganz besonders. Das sind die Schlimmsten. Wenn die Kuffar ihm befehlen, dann nickt er mit seinem Kopf wie ein Dackel. Kennst du diesen Dackel im Auto hinten? Ja. So tut er mit seinem Kopf, wenn die Kuffar befehlen. Aber wenn Allah befehlt, der Herrscher der Welt, der Herrscher des Himmels, der wahre Kehrtera, der Schöpfer, na, der alles sieht und alles hört. Wenn er befehlt, egal. Wenn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, befehlt, egal. Wir wissen ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ja, Walid, ja, Osman, lass das jetzt. Allah sagt zum Propheten, wir haben dich als Rahme zu den Menschen geschickt, zu den Geschöpfen, zu allen Welten. Ja? In einer anderen Aya sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er was ist? Rahmatan lilladhina amanu minkum. Er ist Gnade, ja? Zu wem? Zu denjenigen, die glauben unter euch. Ja, das erste war allgemein Gnade zu allen Menschen. Ja? Wer möchte, ahlan wa sahlan. Aber eine besondere Gnade für die, die glauben. Die haben diese. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Rasulullah ist Allahs Gnade zu dir. Und wenn er dir etwas befehlt, du machst das Gegenteil. Oder du machst, was du willst. Wenn die Kuffar dir befehlen, dann wie ein Dackel. Wackel wie ein Dackel. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, das sind richtig Erniedrigte. Allah hat sie erniedrigt. Den Kuffar, einem Kafir, muss er gehorchen. Ja? Und dem Propheten Salam will er nicht gehorchen. Ja? Allah hat ihn richtig erniedrigt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Art Erniedrigung bewahren, weil das ist die schlimmste Erniedrigung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Erniedrigung des Kufrs bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit Izza des Tauhids erfüllen. Der Barak, möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die islamische Umma helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Brüdern helfen, egal wo sie sich befinden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen seine Bereke geben. Von ihm subhanahu wa ta'ala möge Allah subhanahu wa ta'ala sie versorgen mit all dem, was sie brauchen, um sich den Feinden Gottes in den Weg zu stellen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie unterstützen mit seinen Malaika. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Herrscher der Kuffar in Stücke reißen mit den Händen der Mujahideen und der Malaika. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Barakallahu fikum.